Der Mann, nicht groß, nicht dünn, vielleicht 65, steht am Fenster, sagt zu der Frau, nicht dünn, nicht groß, vielleicht 65. Guck mal, sagt er, hast du gesehen? Einfach rein mit den Pflastersteinen in die Schaufenster. Diese Typen. Früher hätte man die allesamt. Unter Hitler wären die sofort. Früher unter Hitler stand vielleicht derselbe Mann, vielleicht am selben Fenster, sagte vielleicht zur selben Frau. Guck mal, sagte er, hast du gesehen? Einfach rein mit den Pflastersteinen in die Schaufenster. Hey, das klirrt, das ist Musik in meinen Ohren. Jawohl, keine Scheibe mehr ein, alles kurz und klein. Guck mal, wie die Zuchtperlen übers Pflaster springen. Ob er versichert ist gegen Glasbruch, der meische Mandelstamm, der Jutt. Ja, die SA leistet ganze Arbeit.